zuletzt gezogenen Furche ragen. Lang und weiß und scharf abgehoben von der fast schwarzen Erde. Nein, nicht lang genug für ein Pferd, dachte er. Der Knochen ließ sich nicht mit einem Stiefeltritt bewegen, worauf Bruschetti wieder zu seinem Traktor ging, um eine Schaufel zu holen. Beim Umdrehen fiel sein Blick auf ein weiß schimmerndes Oval, das ein Stückchen weiter in der Furche lag. Kein Pferd, kein Schaf hatte je aus einem so runden Schädel geblickt. Noch würden sie ihn mit diesem scharfen Fleischessergebiss angrinsen, das seinem eigenen so beängstigend glich. Oh, Dio! Che cosa è successo? Nobilta. Kommissario Brunettis siebenter Fall. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Buon di, Kommissario. Seit wann tragen Sie eine Brille, Kommissario? Nur zum Lesen. Eigentlich brauche ich sie gar nicht. Nur kann man damit die kleine Schrift in diesen Schreiben aus Brüssel besser lesen. Was gibt's? Ein Anruf von den Carabinieri in einem Ort namens Col di Cugnan. Das liegt in der Provinz Belluno. Ein Bauer hat dort auf seinem Acker eine Leiche ausgegraben. Anscheinend ein junger Mann von Anfang 20. Wer sagt das? Der Medico Legale, soviel ich weiß. Und warum rufen die uns an? Bei der Leiche wurde ein Ring gefunden mit dem Familienwappen der Lorenzonis, Kommissario. Der arme Junge. Beinahe jedem im Veneto war der Name Lorenzoni ein Begriff. Ein Lorenzoni war Rektor der Universität gewesen. Ein anderer hatte in den 60ern einige Jahre lang die Biennale organisiert. Und selbst wer von alledem nichts wusste, erinnerte sich doch meist an den Namen des jungen Mannes, der vor 2 Jahren entführt worden war, von 2 maskierten Männern vor der Villa der Familie in Treviso, aus dem Auto gezerrt, in dem er mit seiner Freundin saß. Sind die sich ihrer Sache sicher, Vianello? Ich weiß es nicht. Der Mann, mit dem ich telefoniert habe, sagte nur, dass sie den Ring identifiziert haben. Das muss nicht heißen, dass es sein Ring war. Noch nicht einmal, dass Roberto so einen Ring besaß. Er war doch an der Hand, oder? Das weiß ich nicht. Mir wurde nur gesagt, dass der Ring bei der Leiche war. Dottore Bortot, der Medico Legale, kann es bestimmt genauer sagen. Brunetti ließ sich sofort mit Dottore Bortot aus Belluno verbinden. Denn die Sache begann ihn zu interessieren. Ich wüsste gern, wo der Ring sich befand. Nicht an den Knochen der Hand, wenn Sie das meinen. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass er nicht ursprünglich doch an der Hand war. Können Sie mir das näher erklären, Dottore? Es ist schwer zu sagen, was sich hier zugetragen hat, Kommissario. Es gibt Hinweise darauf, dass die Leiche bewegt wurde. Naja, von Tieren. Das ist völlig normal, wenn sie längere Zeit in der Erde gelegen hat. Einige Knochen und Organe fehlen und die noch da sind, die wurden allem Anschein nach mehrmals von der Stelle bewegt. Man kann also schwer sagen, wo der Ring war, als die Leiche beseitigt wurde. Beseitigt? Ja. Es besteht Grund zu der Annahme, dass er erschossen wurde. Was für ein Grund? An der Schädelbasis ist ein kleines Loch, etwa 2 Zentimeter im Durchmesser. Aber die Autopsie werde ich erst heute Abend vornehmen. In was für einem Zustand war die Leiche? Genug, um Gewebe und Blutproben entnehmen zu können. Wann werden Sie die Ergebnisse haben, Dottore? Ist es denn so eilig? Ich denke an die Familie. Also bevor ich nicht die ärztlichen und zahnärztlichen Unterlagen des jungen Lorenzoni habe, kann ich eh nicht viel sagen. Dann setze ich mich gleich mit der Familie in Verbindung und versuche, die zu bekommen. Brunetti nahm das Telefonbuch und schlug bei L auf. Er griff schon zum Hörer. Aber statt abzunehmen, erhob er sich und ging nach unten, um mit Signorina Elettra zu sprechen, der Sekretärin von Vice Questore Giuseppe Patta. Sie telefonierte, aber als sie ihn sah, hob sie einen Finger mit magentarotem Nagel. Ciao. Eine neue Flamme? Schön wär's. Mein Versicherungsagent. Wir treffen uns einmal im Jahr. Er spendiert mir was zu trinken und ich spendiere ihm ein ganzes Monatsgehalt. Was kann ich für Sie tun, Kommissario? Ich wollte bitten, ins Archiv zu gehen und mir die Akte zum Entführungsfall Lorenzoni herauszusuchen. Soll ich sie Ihnen dann in Ihr Zimmer bringen? Ja, bitte. Brunetti hatte Entführung schon immer als das scheußlichste aller Verbrechen angesehen. Nicht nur, weil er 2 Kinder hatte. sondern weil es eine Schande für die Menschheit war, wenn ein willkürlicher Preis auf ein Leben gesetzt und dieses Leben einfach ausgelöscht wurde, wenn der Preis nicht bezahlt wurde. Oder schlimmer noch, das Geld nehmen und die Geisel dann doch nicht freilassen. Kommissario? Kommen Sie herein. Oh, die haben Sie aber schnell gefunden. Wie lange sind Sie eigentlich schon bei uns, Signorina? Im Sommer werden es 3 Jahre. Warum fragen Sie? Damit ich zur Feier des Tages Blumen bestellen kann. Wenn Sie noch was brauchen, Kommissario. Nachdem Elettra gegangen war, studierte Brunetti die Akte und stieß auf Dinge, die ihn nachdenklich machten. Erstens, Roberto Lorenzonis Freundin hatte ausgesagt, dass sie zuerst nicht an eine Entführung geglaubt hatte, sondern eher an einen Streich. Zweitens, ein großer, schwerer Stein lag innen vor dem Tor der Lorenzoni-Villa und verhinderte somit, dass sich das Tor automatisch öffnen ließ. Drittens, die Polizei hatte sofort alle Konten der Lorenzonis sperren lassen, damit kein Lösegeld bezahlt werden konnte. Viertens, die Lorenzonis beherrschten den italienischen Stahl- und Baumwollmarkt. Die ausländischen Unternehmen waren weiter gestreut. Der Familie gehörten ein türkisches Fuhrunternehmen, Zuckerfabriken in Polen, eine Kette von Luxushotels auf der Krim und eine Zementfabrik in der Ukraine. Könnten Sie mir das bitte alles fotokopieren? Ja, klar. Hat man ihn gefunden, den jungen Lorenzoni? Man hat jemanden gefunden. Wahrscheinlich ist er es. Ach, der arme Junge. Die armen Eltern. Haben Sie ihn damals, als es passiert war, im Fernsehen gesehen, den Conte? Nein. Er war so perfekt zurechtgemacht, wie sonst nur Nachrichtensprecher. Ich weiß noch, wie seltsam mich das berührt hat, dass ein Mann sich auf sowas einlässt unter solchen Umständen. Was hatten Sie denn für einen Eindruck von ihm? Na, er kam mir hoffnungslos vor. Vollkommen überzeugt, dass er bitten und betteln konnte, so viel er wollte, er würde es nicht bekommen. Verzweifelt? Nein, eher so, so eine müde Resignation. Können Sie mir das Band besorgen? Aber sicher, Kommissario. Brunetti begann, eine Liste aufzustellen mit Namen, die er über die Familie Lorenzoni befragen konnte. Zuoberst notierte er automatisch den Namen seines Schwiegervaters, Conte Orazio Faglia. Wenn es jemanden in der Stadt gab, der ein Gespür für das feine Spinnennetz von Adel, Geschäftsinteressen und enormen Reichtum hatte, dann war es Conte Orazio. Ich wüsste gern alles über die Familie Lorenzoni, was du mir sagen kannst. Wir haben eine Leiche gefunden, bei der es sich um Roberto handeln könnte. Warst du schon mal in der Villa der Lorenzonis bei Treviso? Ja. Kennst du das Eingangstor? Ja, ein Doppeltor, das nach innen aufgeht. An der Mauer ist eine Sprechanlage, da müssen Besucher sich melden. Das Tor kann vom Haus aus geöffnet werden. Oder von außen, wenn man den Nummerncode kennt. Aber als Roberto rein wollte, lag ein großer Stein dahinter und das Tor ging nicht auf. So steht es im Protokoll. Ein Stein, der offensichtlich nicht zufällig da lag. So, so. Kanntest du Roberto? Ich bin ihm ein paar Mal begegnet. Ich hielt nicht viel von ihm. Warum nicht? Weil er die Arroganz seines Vaters hatte, aber nichts von dessen Talenten. Was für Talente hat denn Conte Ludovico Lorenzoni? Könnten wir uns vielleicht zum Mittagessen treffen, Guido? Ich wollte sowieso ein paar Dinge mit dir besprechen. Ja, ja, sicher. Um 1 Uhr im La Bussola? Es liegt in einem Nebengässchen vom Rio Terra San Leonardo in Richtung Campo del Ghetto. Brunetti war etwas verwirrt ob der geradlinigen Essensverabredung seines Schwiegervaters. Er legte langsam den Hörer auf, nahm ihn sofort wieder hoch und verabredete sich mit Signora Salviati, der ehemaligen Freundin von Roberto Lorenzoni. Er verließ die Questura, schlenderte durch das frühlingshafte Venedig, über den Campo di Santa Maria Formosa, weiter über die Strada Nova bis San Marcuola, wo er das Traghetto über den Canal Grande nahm. Bald erreichte er den Campo San Giovanni Decollato und suchte die Wohnung von Signora Salviati. Sind Sie der Polizist? Ich habe Ihren Namen vergessen. Brunetti. Kann ich hereinkommen? Bitte. Was wollen Sie wissen? Ich habe doch schon alles dem anderen Polizisten gesagt. Damals. Was war Roberto Lorenzoni für ein Mensch? Wie meinen Sie das, was er für ein Mensch war? Er war mein Schulkamerad. Wir hatten manches gemeinsam, hatten Spaß in den gleichen Dingen. Er konnte mich zum Lachen bringen. Haben Sie deswegen gedacht, es könnte sich bei der Entführung um einen Streich gehandelt haben? Was soll ich gedacht haben? So steht es im Vernehmungsprotokoll. Hatten Sie damals den Eindruck, dass Freunde von ihm die Entführung inszeniert haben könnten? Warum wollen Sie das wissen? Wir haben eine Leiche gefunden. Dann kann es ja wohl kein Scherz gewesen sein. Sie betrachtete die Nagelhaut ihres kleinen Zeigefingers und fing an, mit der anderen Hand daran herumzuschieben. Roberto hat immer gesagt, er glaube, dass sein Vater den Vetter Maurizio mehr liebe als ihn. Ich hatte keine Lust mehr, mir die ganze Zeit das Gejammer anzuhören. Naja, es machte nicht mehr so viel Spaß mit ihm, jedenfalls in den letzten Wochen nicht. Dauernd war er müde und sagte, er fühle sich nicht wohl. War er bei einem Arzt? Ja, in Padua. Der hatte ihm Anämie bescheinigt und ihm Pillen verschrieben. Hat er Ihnen Grund gegeben zu glauben, dass er krank oder blutarm war? War er weniger aktiv? Sie meinen Sex? Ja, er hatte kein Interesse mehr daran. Das war auch ein Grund, Schluss zu machen. Ich danke Ihnen, Signora. Brunetti ging zum Restaurant, in dem er sich mit seinem Schwiegervater verabredet hatte. In einem Nebenraum sah er den Conte sitzen, ein Glas Wein vor sich. Ciao, Guido. Freut mich, dass du kommen konntest. Ich habe ja um das Gespräch gebeten. Richtig, wegen... Brunetti und der Conte Faglia unterhielten sich eine Weile über Il Gazzettino, die heruntergekommene Zeitung von Venedig, über die Lust nach Sensationen und schlechten Geschmack. Also, was willst du wissen? Über die Lorenzonis, ja. Du hast heute Morgen gesagt, dass der Junge nichts vom Talent seines Vaters besaß. Er war dumm und eingebildet. Eine ärgerliche Kombination. Welche Aufgaben hatte er in der Firma? Er lief unter der Bezeichnung Konsulente, wenngleich ich nicht weiß, wen er wozu beraten sollte. Er führte Kunden zum Essen aus. Manchmal haben sie Roberto auch als Kurier benutzt, wenn wichtige Sendungen rasch zugestellt oder abgeholt werden mussten. Verträge etc. Und das Studium? Nichts. Zu dumm und zu faul. Der Junge war nicht schlecht, nur zu dumm. Als ich ihn das letzte Mal sah, hat er mir sogar leid getan. Warum? Es war wenige Tage vor seiner Entführung. Seine Eltern gaben ein Fest zu ihrem 30. Hochzeitstag. Roberto war da und auch wieder nicht. Das verstehe ich nicht. Er sah merkwürdig aus, krank, blass und dünn. Als hätte er eine Diätkur gemacht, nur zu lange. Als Brunetti wieder in sein Dienstzimmer kam, öffnete er als erstes sein Fenster. Dann schlug er den Autopsiebericht auf. Die Terminologie war medizinisch. Es wurden Knochen, Organe und Bindegewebe beim Namen genannt. Und Sätze standen fast immer im Konjunktiv. Hätten wir es mit einer Die toxikologische Untersuchung der Organe sollte im Laufe der Woche abgeschlossen sein. Ebenso ein paar Untersuchungen an den Knochen. Obwohl die Reste des Lungengewebes schon stark verwest waren, um verlässliche Schlüsse zu erlauben, gab es Hinweise darauf, dass der Tote ein starker Raucher gewesen war. Ein Zahnarzt. Brunetti schickte Sergente Vianello zu Robertos Zahnarzt, der ihm umgehend bestätigte, dass der Tote nur Roberto sein konnte. Signorina Elettra, ich brauche wieder mal Ihre Hilfe, Signorina. Die Lorenzonis? Ja, ich wüsste gern alles über Sie. Wie ihre Ehe läuft, ihre Geschäfte, wo sie überall Wohnungen haben, wer ihre Freunde sind, die Namen ihrer Anwälte und so weiter. Naja, das meiste findet man wahrscheinlich im Gazzettino, aber ich kann ja mal nachsehen, was die im Archiv haben. Geht das auch gewissermaßen ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen? Auf Samtpfötchen? Ja, da ist alles drin. Auch ob je einer von ihnen Ärger mit uns gehabt hat. Daran hatte ich nicht gedacht. Zum Beispiel Maurizio, der Vetter des Toten. Wie meinen Sie das? Er mag es nicht, wenn nicht alles nach seinem Willen geht. Er hat zum Beispiel einer Freundin die Hand gebrochen. Wie denn das? Es war nicht so schlimm. Also, ich fange bei Interpol an und sehe dann mal nach, was Il Gazzettino zu bieten hat. Und das können Sie alles mit dem Computer machen? Ohne Telefon? Übers Telefon kriegt man doch heutzutage nur noch obszöne Anrufe. Brunetti wurde plötzlich wieder das Schicksal dieses 21-jährigen Roberto bewusst. Und das seiner Eltern, der Lorenzonis. Er dachte an den immensen Reichtum des Conte Faglia, seines eigenen Schwiegervaters. Und Brunetti dachte, dass es ebenso gut sein Sohn hätte sein können, der entführt und ermordet worden war. Dieser Gedanke trieb ihn aus dem Zimmer, hinaus aus der Questura und nach Hause. Ciao, Papa. Ciao, Guido. Mama bringt mir gerade bei, wie man Ravioli macht, gefüllt mit Fungi. Nicht wahr, Mama? Sind das die Ravioli? Auf dem Tisch lagen ein paar schiefe Stapel seltsam geformter blasser Rechtecke. Und er musste an die makellosen Quadrate denken, die seine Mutter immer geschnitten und gefüllt hatte. Du könntest mir ein Glas Wein einschenken, Guido. Rot oder weiß? Rot. Cabernet? Er öffnete die Flasche und goss Wein in zwei Gläser. Als Paola die Hand danach ausstreckte, fasste er sie und drückte sie an seine Lippen. Was soll das denn? Nur, weil ich dich von ganzem Herzen liebe. Oh, Papa, sowas sagen doch nur die Leute im Kino. Wie du weißt, geht dein Vater nie ins Kino. Als Chiara in ihr Zimmer gegangen war, blickte Brunetti aus dem Fenster zu den Bergen nördlich von Venedig. Warum hast du das eben gesagt? Weil ich es sonst nie sage. Sie schlang den linken Arm um seine Taille und schmiegte sich an ihn. Ich weiß gar nicht mehr, wann es zuletzt so klar war. Ist das der Nevegal da hinten? Was meinst du? Der ist in der Nähe von Belluno, nicht? Aha. Da hat man die Leiche des jungen Lorenzoni gefunden. Der arme Junge. Und die Eltern. Wissen Sie es schon? Nein. Ich muss es Ihnen heute Abend sagen. Ich kenne die Leute ja nicht, aber sie tun mir leid. Was für eine schreckliche Geschichte. Wie entsetzlich, so etwas zu tun. Wie kann man das nur... Er wusste keine Antwort darauf, wie er noch nie Antwort auf jene großen Fragen gewusst hatte, warum Menschen Verbrechen begehen oder einander Grausamkeiten zufügen. Sie tun es des Geldes wegen. Ja, umso schlimmer. Ich hoffe nur, dass sie gefasst werden. Ich hoffe, dass du sie fasst. Das hoffte er auch. Und es überraschte ihn, wie stark sein Wunsch war, die zu finden, die das getan hatten. Über das bevorstehende Gespräch mit den Lorenzonis konnte ihm nur die Aussicht auf das Abendessen hinweghelfen. Aber wie gern hätte er sich einen ganzen Monat selbst von seiner Tochter Chiara bekochen lassen, wenn es ihm erspart geblieben wäre, wieder einmal der Überbringer von Trauer und Elend zu sein. Der Palazzo der Lorenzonis war ein hohes, viergeschossiges Gebäude, dessen vordere Fenster auf den Canal Grande gingen. Guten Abend, Kommissario. Ich bin Maurizio Lorenzoni. Mein Onkel und meine Tante erwarten Sie. Haben Sie mit Dr. Urbani gesprochen? Ja, und ich muss Ihnen sagen, es ist Ihr Vetter Roberto. Das bringt sie um. Ich weiß nicht, wie meine Tante das verkraften wird. Maurizio hatte recht. Als Brunetti ihnen gesagt hatte, dass die Leiche eindeutig als ihr Sohn Roberto identifiziert worden war, fiel die Contessa in sich zusammen. Fast zwergenhaft in ihrem Armsessel starrte die spindeldürre Frau Brunetti an, als wäre er der Teufel, der ihre Seele holen wollte. Die Contessa war jünger als ihr Mann, aber das Leid der letzten beiden Jahre hatte eine alte Frau aus ihr gemacht. Der Conte dagegen, ein Mann um die 60, erschien eher 10 Jahre jünger. Signor Conte, ich müsste so bald wie möglich mit Ihnen sprechen über die damalige Entführung. Nicht jetzt. Ich weiß, wie furchtbar das alles für Sie ist, Signor Conte, aber ich kann Ihnen das Gespräch nicht ersparen. Das Gespräch wird stattfinden, wenn ich es sage, Kommissario. Nicht früher. Am nächsten Morgen hielt es Brunetti für angezeigt, seine spärlichen Informationen über den Mordfall Lorenzoni an Vicequestore Patta weiterzugeben. Aus langer Erfahrung hütete er sich, Interesse an dem Fall zu zeigen. Wem gedenken Sie den Fall zu übergeben, Vicequestore? Woran sind Sie denn gerade, Brunetti? Nein, an mich brauchen Sie gar nicht erst zu denken. Ich bin an der illegalen Müllablagerung in Marghera. Nun, ich denke, das können die uniformierten Kollegen übernehmen. Ich finde, Sie sollten das übernehmen. Schließlich kennt Ihre Frau ja diese Sorte von Leuten, nicht wahr? Dann könnten Ihnen ja Ihre Familienbeziehungen zugutekommen. Haben Sie ihn überzeugt, dass er Ihnen den Fall übergeben muss? Überzeugt? Natürlich, indem Sie ihm gesagt haben, wie sehr Sie mit anderen Dingen beschäftigt sind. Ich dachte schon, ich müsste mich mit körperlicher Gewalt dagegen wehren. Sie scheinen an dem Fall ja sehr interessiert zu sein. Das bin ich. Übrigens, die Videokassette mit der Ansprache des Conte ist da. Ich bin bereit, für das Leben meines Sohnes jede Summe zu zahlen. Aber die staatlichen Behörden verhindern das. Konzentriert schauten sich die beiden das Video an. Beide waren unangenehm berührt von der Ausstrahlung des Conte. Ich schwöre, dass ich andernfalls mit Freuden diese Summe, jede Summe, geben würde, um meinen Sohn wohlbehalten wiederzubekommen. Ich hatte recht mit dem Make-up. Ja. Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? Die Sprache. Er hat von den Entführern immer nur in der dritten Person gesprochen und sich nie direkt an sie gewandt. Das kommt einem merkwürdig vor, aber vielleicht konnte er nicht anders, im Hinblick darauf, was sie mit seinem Sohn gemacht hatten. Möglich. Schauen wir uns das nochmal an, ohne Ton. Warum das? Ich nehme auch im Flugzeug nie die Kopfhörer. Es ist erstaunlich, was man in Filmen sieht, wenn der Ton nicht ablenkt. Wenn Brunetti erwartet hatte, dass Conte Ludovicos Nervosität oder Zorn auf diese Weise deutlicher herauskämen, so hatte er sich geirrt. Ohne Ton wirkte der Conte vielmehr völlig emotionslos. Als er auf seine Hände blickte, verharrten sie in einer Ruhe, die jegliche Neugier oder Ungeduld vermissen ließ. Das ist doch wirklich verblüffend. Brunettis Versuch, Robertos Hausarzt zu erreichen, führte zu keinem Erfolg. Dottore Montini war im Krankenhaus und erst am nächsten Morgen wieder zu erreichen. Er bat um sofortigen Rückruf des Arztes. Eigentlich gab es keinen besonderen Grund zur Eile. Doch Brunetti verspürte eine unterschwellige Ungeduld, weil er nicht wusste, wonach er suchte oder was wichtig war und glaubte, dieses Unwissen durch Eile wenigstens übertünchen zu können. Kommissario? Vianello, besorgen Sie uns einen Wagen. Und sagen Sie, Puccetti, er soll mitkommen. Wir wollen uns das Tor ansehen. Welches Tor? Beim Landhaus der Lorenzonis. Wann? Sofort. Brunetti genoss die Autofahrt nach Treviso. Er liebte den Frühling, die Rückkehr der Farben. In Treviso bogen die drei auf die Schnellstraße Richtung Roncade ab. Und bald sahen sie den Wegweiser zur Kirche Sant'Ubaldo. Hier muss es irgendwo sein, Kommissario. Es ist nicht mehr weit. Hübsch hier. Hier ist schon die Mauer. Da, da, halten Sie an, Puccetti. Ja, gut. Da brauchen wir aber eine Leiter, um über die Mauer zu kommen. Ich kenne die Zahlenkombination. Stand im Ermittlungsbericht. Moment, 1, 7, 4, 3. Na bitte, geht doch. Puccetti, bleiben Sie am Tor. In Ordnung. Wonach suchen wir, Kommissarin? Ob es hier so große Steine gibt, die man vor das Tor legen kann? Sie fanden keine so großen Steine. Seltsam. Also hätten die Entführer den Stein mitbringen und über die hohe Mauer hieven müssen. Schauen wir uns die Villa mal an. Brunetti gab Vianello einen Stoß in die Seite, sodass dieser schon auf dem Boden lag, als der zweite Schuss die Steine aufspritzen ließ. Hierher, Vianello! Vianello rannte tief gebückter Stimme nach, den Blick vernebelt von Todesangst. Plötzlich packte ihn jemand am linken Arm und riss ihn um. Seine verzweifelten Bewegungen wurden von etwas Hartem gestoppt. Brunettis Knien. Alles in Ordnung? Ja, danke, Kommissario. Er rollte zur Seite, kam torkelnd auf die Beine und zog seine Waffe. Puccetti! Puccetti! Kommissario! Haben Sie schon die Kollegen von hier benachrichtigt? Ja, ja, aber was ist passiert? Man hat auf uns geschossen. Die Carabinieri waren schnell zur Stelle. Sie regten sich nicht allzu sehr auf, telefonierten mit Maurizio Lorenzoni in der Villa, dann winkten sie Brunetti und sagten, er könne reingehen. Ganz einfach. Warum haben Sie sich nicht angemeldet? So was Dummes habe ich noch nie erlebt. Sie brechen ein Tor auf und dringen einfach hier ein. Seien Sie froh, dass keiner von Ihnen verletzt wurde. Begrüßen Sie Ihre Besucher immer auf diese Weise. Wenn Sie mein Tor aufbrechen, ja. Ihr Tor? Ich nehme an, dass Ihre Flinte bei der hiesigen Polizei registriert ist und Sie die Gebühr für den Jagdschein bezahlt haben. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich mag es nicht, wenn auf mich geschossen wird. Ich wollte Sie nur warnen. Ich habe nicht auf Sie gezielt. Entschuldigung. Kommissario, ich hatte Angst. Kommen Sie bitte ins Haus. Kann ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Ich würde mich gerne mit Ihnen über Ihren Vetter Roberto unterhalten. Ja? Über was denn? Was war er für ein Mensch? Welche Witze fand er gut? Was hat er für die Firma gemacht? Er war nützlich für die Firma, weil er immer una bella figura gemacht hat, sodass mein Onkel ihn als Repräsentanten überall hinschicken konnte. Auch zu Verhandlungen? Nein. Roberto war eher für das Gesellschaftliche geeignet. Kunden zum Essen ausführen oder in die Stadt zeigen. Warum wollen Sie das eigentlich alles wissen? Ich möchte mir ein Bild von ihm machen. Wenn ich die nächsten Monate meines Lebens mit ihm verbringen soll, will ich möglichst viel über ihn wissen. Monate? Heißt das, die Ermittlungen wegen der Entführung werden wieder aufgenommen? Es geht nicht mehr nur um Entführung. Es geht um Mord. Ist Ihnen an seinem Verhalten etwas aufgefallen, bevor er entführt wurde? Ich glaube, er war krank. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen? Nein. Nein, Roberto und ich haben uns in den letzten Jahren nicht so besonders nahe gestanden. Seit sie anfing, für die Firma zu arbeiten. Was wollen Sie damit sagen? Ich finde es ganz normal, wenn er von Ihrer Anwesenheit in der Firma nicht begeistert gewesen wäre. Schon gar nicht, wenn er den Eindruck hatte, dass Ihr Onkel viel von Ihnen hielt oder Ihrem Urteil vertraute. Bald darauf verabschiedete sich Brunetti. Maurizio begleitete ihn hinaus. Gibt es sonst noch jemanden, mit dem ich über ihn sprechen könnte? Nein. Keiner kannte ihn. Keiner kann Ihnen helfen. Obwohl die beiden Jungen zusammen aufgewachsen waren, gab es keine Anzeichen für eine besondere Zuneigung oder gar Liebe zwischen ihnen. Mauritius' Ergebenheit schien ausschließlich seiner Tante und seinem Onkel zu gehören. Das machte es unwahrscheinlich, dass er ihnen etwas so Furchtbares antun würde, wie sie ihres einzigen Kindes zu berauben. Aber Brunetti hatte genug Erfahrung mit den ungeheuerlichsten Selbstrechtfertigungen von Verbrechern, um zu wissen, dass Maurizio keine Sekunde brauchen würde, um sich einzureden, es sei doch eigentlich Nächstenliebe, wenn er ihnen einen gewissenhaften, ergebenen, fleißigen Erben bescherte, der ihre Erwartungen an einen guten Sohn so vollkommen erfüllte, dass sie ihren Schmerz über den Verlust Robertos bald überwinden würden. Brunetti hatte schon Schlimmeres gehört. Kommissario? Signorina Elettra, haben Sie den Namen des Mädchens, dem Maurizio Lorenzoni die Hand gebrochen hat? Sie heißt Maria Teresa Bonamini. Sie wohnt im noblen Castello, aber sie arbeitet als Verkäuferin in der Damenabteilung von Coin. Maria Teresa Bonamini war blond, blauäugig und fast so groß wie er selbst. Ihr Gesichtsausdruck wechselte schlagartig von passiver Neugier zu Unwille. Dann Schrecken, als Brunetti sie auf Maurizio ansprach. Das ist alles erledigt, da können Sie meinen Anwalt fragen. Ich möchte Ihnen nur einige Fragen über Maurizio stellen. Dazu brauchen wir keinen Anwalt. Es geht also nicht um meine Hand? Nein. Ich weiß zwar davon, aber deswegen bin ich nicht hier. Kannten Sie seinen Vetter? Roberto? Ja? Nein, ich habe ihn nie kennengelernt. Aber Maurizio hat manchmal von ihm gesprochen. Ich dachte, Sie wissen vielleicht, was er über Roberto dachte. Wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, dass Maurizio nicht viel von ihm hielt. Brunetti hütete sich, sie zu unterbrechen oder weiter in sie zu dringen. Einmal haben sie ihn nach Paris geschickt. Ich glaube, es war Paris. Eine große Stadt jedenfalls, wo die Lorenzonis irgendein Geschäft laufen hatten. Ich habe nie richtig begriffen, was da eigentlich genau passiert ist, aber Roberto muss ein Päckchen oder sowas aufgemacht haben. Oder er hat gesehen, was in einem Vertrag stand und mit jemandem darüber gesprochen. Maurizio war richtig sauer, als das passierte, und er kann ziemlich wütend werden. Ihre Hand? Nein, das nicht. Er schreit nur herum, wenn er wütend wird. Ich habe nie erlebt, dass er etwas getan hätte. Aber man kann in dieser Stimmung einfach nicht mit ihm reden. Da ist er auf einmal ein völlig anderer. Und wenn er kein anderer ist, wie ist er dann? Ein Streber. Darum habe ich auch mit ihm Schluss gemacht. Brunetti gab ihr seine Visitenkarte und bat sie, ihn anzurufen, wenn ihr noch etwas einfallen würde. Signorina Bonamini nahm die Karte und steckte sie in die Tasche ihrer braunen Jacke. Und er hatte seine Zweifel, ob die Karte den Nachmittag überleben würde. Als Brunetti nach dem Mittagessen in die Questura zurückkam, sagte ihm die Wache, Vice Questore Patta habe nach ihm gefragt. Er ging sofort zu ihm und traf ihn in ungewöhnlich freundlicher Stimmung an. Haben Sie schon Fortschritte im Mordfall Lorenzoni gemacht, Brunetti? Nein, noch nicht, Vice Questore. Aber ich habe eine Reihe interessanter Hinweise. Gut, gut. Also es geht um diese Sendung, die Reihe über die Polizei macht. Ja? Die wollen Sie haben. Wie bitte? Ja, als Berater. Außerdem sollen Sie ein langes Interview über die Funktionsweise des Polizeiapparates geben. Aber das ist doch vollkommen abwegig. Genau, das habe ich Ihnen auch gesagt. Und? Ich habe vorgeschlagen, dass Sie jemand anderen nehmen. Mit einem größeren Erfahrungsspektrum. Und wen? Mich selbst natürlich. Wenn die wieder anrufen, sagen Sie einfach, ich hätte kein Interesse. Nun gut. Und was tut sich bei den... Lorenzonis. Conte Lorenzoni. Ich würde gerne noch einmal mit Ihnen sprechen. Gehen Sie angemessen mit Ihnen um. Brunetti? Kommissario? Dottore Montini? Sie wollten mich sprechen wegen Roberto Lorenzoni. Ja, mich interessieren Ihre Untersuchungsergebnisse. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los war. Könnte eine Depression gewesen sein. Dazu war er nicht der Typ, Dottore. Vielleicht nicht. Naja, die Laborergebnisse hätten möglicherweise Aufschluss darüber geben können. Laborergebnisse? Warum sagen Sie, hätten geben können? Ich habe die Ergebnisse nicht in meinen Unterlagen. Wie kommt denn das? Da er sich nicht gemeldet hat, haben wir die Ergebnisse wohl nie abgerufen. Könnte man das jetzt noch tun? Wozu soll das gut sein? Dottore, in der momentanen Situation könnte alles, was wir über den Jungen in Erfahrung bringen, dazu beitragen, dass wir diejenigen finden, die ihn ermordet haben. Da mögen Sie recht haben. Also, bis Ende der Woche. Punkt 7 stand er vor der Tür des Palazzo Lorenzoni. Ein Dienstmädchen führte ihn in dasselbe Zimmer, wo er dieselbe Gesellschaft traf wie beim letzten Mal. Und doch waren es nicht mehr dieselben Menschen. Das Gesicht des Conte wirkte eingefallen, die Nase dünner. Maurizio hatte seine jugendliche Ausstrahlung verloren und seine Kleidung schien ihm eine Nummer zu groß zu sein. Am schlimmsten aber stand es um die Contessa. Brunetti war entsetzt über die totenkopfähnlichen Vertiefungen unter ihren Schläfen, die Sehnen und Knochen ihrer Hände, die sich an die Perlen eines Rosenkranzes klammerten. Ich verstehe nicht, wozu das alles nötig sein soll. Nachdem wir jetzt wissen, was passiert ist, führen wir die Ermittlungen weiter. Zu welchem Zweck? Die Schuldigen zu finden. Was hat denn das noch für einen Sinn? Das ist für uns kaum noch von Interesse. Was wollen Sie denn wissen? Ob Sie je Geschäfte mit... Haben Sie schon einmal mit Firmen oder Leuten zu tun gehabt, die sich später als kriminell entpuppten? Sie meinen die Mafia? Ja. Warum sprechen Sie es dann nicht aus, Herrgott, nochmal? Nicht, dass ich wüsste, ist die Antwort. Waren Firmen, mit denen Sie geschäftlich zu tun hatten, in kriminelle Machenschaften verwickelt? Wo leben Sie eigentlich, auf dem Mond? Natürlich habe ich mit Firmen zu tun, die in kriminelle Machenschaften verwickelt sind. Wir leben in Italien. Anders kann man hier keine Geschäfte machen. Könnten Sie mir das bitte etwas genauer erklären? Ich kaufe Rohstoffe von einer Firma, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie Quecksilber in die Wolga eingeleitet hat. Der Präsident, einer meiner Lieferanten, sitzt in Singapur im Gefängnis, weil er 10-jährige Kinder beschäftigt und sie 14 Stunden täglich arbeiten lässt. Ein anderer, Vizepräsident einer Raffinerie in Polen, wurde wegen einer Drogenaffäre verhaftet. Wollen Sie noch mehr hören? Das ist alles sehr weit weg. Wir hatten vor etwa 3 Jahren Verdruss mit einem Lieferanten in Neapel. Und? Weiter? Wir haben den Lieferanten gewechselt. Hat es Krach gegeben? Drohungen? Ein bisschen Krach. Keine Drohung. Hatten Sie sonst noch einmal irgendwelchen Ärger? Vielleicht mit einem Mitarbeiter? Hatte einer möglicherweise Kontakte zur Mafia? Nein. Brunetti hatte den Conte beobachtet, als er seine Frage stellte und dessen Überraschung bei der Antwort des jungen Mannes. Wussten Sie von einem Mitarbeiter, der Verbindungen zum kriminellen Milieu hatte? Nein. Nein. Haben Sie den Pass Ihres Sohnes? Maurizio entschuldigte sich, um ihn zu holen. Und volle 3 Minuten lang hörte Brunetti den geflüsterten Ave Marias der Contessa zu, immer wieder von vorn, während die Rosenkranzperlen leise aneinander klickten. Maurizio brachte Robertos Pass. Ich bringe Sie hinaus. Fällt Ihnen noch etwas ein, Signor Conte? Nichts kann mir helfen. Wenn Ihnen doch noch etwas einfällt, rufen Sie mich bitte an. Es gibt nichts. Nach dem Abendessen sah sich Brunetti Robertos Pass an. Als erstes fiel ihm auf, wie dick er war. Hinten war eine Art Leporello eingeklebt, so lang wie sein Arm. Es fanden sich Stempel von den USA, von Mexiko, Kolumbien und Argentinien. Danach dann von Polen, Rumänien und einigen Staaten in kyrillischen Buchstaben. Wie gut kennst du Russisch, Paula? Meinst du sprechen oder kochen? Eher lesen. Da liege ich zwischen Puschkin und Straßenschildern. Hier, versuch's mal. Das hier ist Weißrussland. Das andere Tadschikistan. Und das hier? Was heißt das? Brest liegt in Weißrussland, an der polnischen Grenze. Hier, das Datum. Er ist also nur einen Tag in Polen geblieben und dann nach Weißrussland zurückgekehrt. Wonach suchst du denn? Ich wüsste gerne, auf welchem Weg er hierher zurückgekommen sein könnte. Vermutlich über Polen und Rumänien, wenn er mit dem Auto unterwegs war. Findest du das wichtig? Ich weiß es nicht. Ja, wenn es wichtig war, wirst du es leider nie erfahren. Er kann es dir nicht mehr sagen. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt, Horatio. Und was soll das nun wieder heißen? Es heißt, dass wir im Plastikzeitalter leben. Plastik? Und Computer. Geh nie ohne deine Kreditkarte aus. Dann kann ich all deine Bewegungen verfolgen. Und zwar auf Signorina Elektras Computer. Natürlich kann man Prostituierte mit einer Kreditkarte bezahlen. Brunetti stand neben ihrem Schreibtisch und hielt einen vierseitigen Computerausdruck in der Hand, der Roberto Lorenzonis Zahlungen der letzten beiden Monate vor seiner Entführung aufwies. Die Ausgaben waren horrend. St. Petersburg. 4 Millionen Lire in 2 Tagen nur für Zimmerservice. Der kann doch nicht. Und dazu noch die Rechnungen von den Restaurants, Bars und Nachtclubs. Es kann nichts anderes sein. Aber mit Visa-Card? In allen osteuropäischen Ländern kann man das so machen. Das läuft dann unter Wäsche oder sonstige Dienstleistungen. Er sah wieder auf die Liste und verfolgte im Geiste Robertos Weg nach Osten. Über die Tschechische Republik, dann Polen. Dann entdeckte er eine Hotelrechnung aus Minsk. Weitaus teurer als in Rom oder Mailand. Und für ein sündhaft teures Abendessen. 3 Tage vor seiner Entführung enden die Belastungen auf seinem Konto. Hier, 300.000 Lire... in einer Apotheke in der Nähe seines Elternhauses. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, er wäre mir nicht sonderlich sympathisch gewesen. Und warum nicht? Ich mag keine Leute, die ihre Rechnungen nicht selbst bezahlen. Hier, schauen Sie. Sogar seinen Schneider hat er über die Firma bezahlt. Mögen Sie vielleicht keine reichen Leute? Vielleicht mag ich nur einfach keine verwöhnten jungen Männer, die das Geld ihres Herrn Papa für Huren ausgeben. Auch wenn er tot ist? Das ändert nichts, Dottore. Von der Apotheke erfuhr Brunetti, dass die Medikamente vom Hausarzt verordnet waren. Aber keiner der Angestellten konnte sich an Roberto erinnern. Da Brunetti sich wie in einer Sackgasse fühlte, besessen einzig von dem Gedanken, dass sowohl mit der Entführung als auch mit der Familie Lorenzoni etwas ganz und gar nicht stimmte, beschloss er, sich der Familie zu bedienen, in die er eingeheiratet hatte. Ich wollte nur mal hören, ob du seit unserem Gespräch von neulich noch etwas über die Lorenzonis in Erfahrung gebracht hast. Nimm dich in Acht vor diesen Leuten. Vor den Lorenzonis? Nein, vor denen, die Roberto entführt haben. Ein Freund hat mir erzählt, er hätte munkeln hören, dass jemand dem Conte angeboten habe, ihm das Lösegeld zu leihen. Gegen hohe Zinsen natürlich. Wer? Das spielt keine Rolle. Glaubst du das? Ja, es ist wahr. Und trotzdem haben sie ihn umgebracht. Lorenzoni hätte ihnen das Geld irgendwie zukommen lassen können, daran besteht kein Zweifel. Aber sie haben den Jungen umgebracht, bevor er die Möglichkeit hatte, es ihnen zu geben. Wie hätte er das denn machen sollen? Er wurde von der Polizei überwacht. So etwas ist nicht schwer zu arrangieren. Hat er oder derjenige, der ihm das Geld leihen wollte, je etwas von den Kidnappern gehört? Nein. Nach der zweiten Lösegeldforderung tat sich nichts mehr. Er brauchte es sich also nie zu borgen. Darum rate ich dir zur Vorsicht, Guido. Wenn diese Leute ihn umgebracht haben, obwohl sie wussten, dass sie das Geld ohne weiteres hätten bekommen können, dann sind sie gefährlich. Zurück in der Questura überlegte Brunetti, warum man jemanden entführt und dann das Lösegeld nicht kassiert. Sie hatten einen Kranken entführt, der kaum die Kraft hatte, sich zu wehren. Und dennoch hatten sie ihn getötet. Dann die Leiche. Sie war nicht besonders tief verscharrt worden, sodass man sie bald finden konnte. Und der Ring? Warum war der Ring nicht an seinem Finger? Wie so vieles im Zusammenhang mit Robertos Verschwinden und Tod, würde man auch das nie mehr genau erfahren. Kommissario! Was gibt's? Lorenzoni. Was ist mit ihm? Er hat seinen Neffen umgebracht. Der Anruf ist gerade gekommen. Wer hat angerufen? Er, Lorenzoni. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Er hat die Tat gemeldet und dann aufgelenkt. Conte Lorenzoni saß neben seiner Frau, hielt ihre Hand in beiden Händen und redete leise auf sie ein. Auf den ersten Blick wirkte das wie eine friedliche häusliche Szene. Ein älterer Mann im trauten Gespräch mit seiner Frau. Aber nur so lange, bis man nach unten schaute und sah, dass die Hosenbeine und Schuhe des Mannes voll Blut waren. Blutspritzer waren auch auf seinen Händen und den Manschetten. Können Sie mir schildern, was passiert ist? Gestern Abend habe ich Maurizio um eine Unterredung gebeten. Er war nervös. Ich auch. Ich habe ihm gesagt, ich glaubte nicht mehr, dass es eine Entführung war, dass jemand Geld für Roberto erpressen wollte. Ich wollte von ihm wissen, was er gemacht hat, als Roberto verschwand. Laut Protokoll war er bei Ihnen. Das war er auch. Aber ich erinnere mich, dass er an dem Abend einen Termin abgesagt hat, ein Geschäftsessen. Es war, als hätte er an dem Abend hier bei uns sein wollen. Demnach kann er es nicht gewesen sein. Aber er hätte jemanden dafür bezahlen können. Haben Sie ihm das gesagt? Ich habe ihm gesagt, ich wolle ihm Zeit geben, über meinen Verdacht nachzudenken. Und dass er dann selbst zur Polizei gehen könne. Oder handeln wie ein Ehrenmann. Heute war er den ganzen Tag fort. Ich nehme an, er war in der Villa, um die Flinte zu holen. Und dann sagte er, ich hätte recht. Er sagte schreckliche Dinge über Roberto. Er sei ein Taugenichts gewesen. Und er sei der Einzige, der etwas vom Geschäft verstehe. Der Einzige, der würdig sei, es zu erben. Dann kam er mit der Flinte auf mich zu, stieß sie mir unters Kinn und sagte, so müsse ich es machen. Dann muss ich ausgerastet sein. Und dann? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn getreten und gestoßen. Dann löste sich ein Schuss und ich fühlte überall auf mir Blut und anderes. Was geschah dann? Ich weiß es nicht mehr. Dann waren Sie auf einmal hier. Brunetti betrachtete den Mann, sah ihn zum ersten Mal von allem Beiwerk seines Reichtums und seiner Stellung entblößt. Und was er sah, war ein hochgewachsener, hagerer alter Mann, das Gesicht tränenverschmiert, das Hemd noch feucht von Menschenblut. Der Anblick von Mauritius' Leiche und die schrecklichen Zeugnisse von der Art seines Todes an der Wand hinter ihm verfolgten Brunetti durch die Gassen bis zu seinem Haus und die Treppe hinauf zur Wohnungstür. Guido, wie siehst du aus? Was ist passiert? Ich kann jetzt nicht darüber reden. Komm, geh zu Bett. Leg dich hin und ich bring dir einen Tee. Am nächsten Morgen, nachdem die Kinder zur Schule gegangen waren, erzählte er einen Teil von dem, was geschehen war. Ist es damit zu Ende? Ich weiß es nicht. Das stimmt alles irgendwie nicht. Der Neffe schien mir zu so etwas nicht fähig zu sein. Es kann einer lächeln und immer lächeln und doch ein Schurke sein. Ich weiß inzwischen gar nichts mehr. Auch nicht, ob es eine Entführung war. An den folgenden drei Tagen hatte Brunetti, den ein Gefühl der Sinnlosigkeit all seines Tuns in finstere Depression stürzte, reichlich Zeit, sich Gedanken zu machen über die Natur des Rechts und über die Natur des sittlich Guten. Alles erschien ihm ohne jeden Sinn und Zweck. Immer deutlicher wurde ihm, dass Maurizio als kaltblütiger Mörder seines Vetters nicht in Frage kam. Buongiorno, Dottore. Ich habe hier die Untersuchungsergebnisse von Roberto Lorenzoni. Dottore Montini hat sie gefaxt. Danke. Namen und Zahlen, können Sie damit was anfangen? Nein, aber ich wüsste jemanden. Meine Schwester. Soll ich Sie mit ihr verbinden? Sie sind ein Engel, Signorina. Die Schwester von Signorina Elettra war Ärztin. Und Brunetti hatte schon mehrere Male mit ihr zu tun gehabt. Immer wegen trauriger Anlässe. Aber er hatte sie immer in sehr guter Erinnerung behalten. Also Guido, wie kann ich Ihnen helfen? Ich lese vor, ja. Glucose 74. Das ist ein Diabetestest. Nicht besorgniserregend. Triglyceride 250. Cholesterin. Ein bisschen hoch, aber nicht behandlungsbedürftig. Leukozyten 1000. Wie bitte? Sind Sie sicher? Ja. Was ist denn damit? Ich will erst den Rest hören. Hier unten steht noch mit der Hand geschrieben etwas von eingeschränkter Milzfunktion und das sieht aus wie Hyalin und Membran. Mit solchen Werten überlebt keiner lange. Was hat denn das alles zu bedeuten, Signorina? Strahlenkrankheit, glaube ich. Die Milz. Sie kann nicht derart geschädigt gewesen sein, wenn keine organische Krankheit vorlag. Außerdem sind die Blutwerte erschreckend niedrig und die Lungenkapazität. War von der Lunge noch viel übrig? Madre di Dio. Brunettis Gedanken waren weit weg von Venedig. Sie folgten der Spur, die Robertos Kreditkarte kreuz und quer durch Europa gezogen hatte. Osteuropa. In die Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Wie transportiert man radioaktives Material? Das kommt auf die Menge an. Solange der Behälter mit genug Blei ausgelegt ist, kann er sehr klein sein, etwa Aktenkoffergröße. Dann gnade uns Gott. Brunetti zweifelte keine Sekunde daran, dass die Lorenzonis in den illegalen Handel mit Nuklearmaterial verwickelt waren. Ebenso wenig zweifelte er daran, dass dieses Material für Waffen bestimmt war. Es gibt keine illegalen Röntgengeräte. In Frage stand für Brunetti nur das Ausmaß, in dem der Conte darin verwickelt war. Hatte er die Entscheidung getroffen, seinen Sohn nach Weißrussland zu schicken? Wer wäre geeigneter und unauffälliger gewesen als der Playboy mit seinen Huren auf Kreditkarte? Wer untersucht schon das Gepäck eines Trottels? Was gibt's denn noch? Ich bin gekommen, um mit Ihnen über einige neue Informationen zu sprechen, Conte Lorenzoni. Es gibt nichts Neues. Mein Sohn ist tot, mein Neffe hat ihn umgebracht und jetzt ist auch er tot. Danach gibt es nichts mehr. Nichts mehr, was ich noch wissen möchte, Signore. Wie war der Name noch? Brunetti. Wir haben vieles über Ihre Geschäfte in Osteuropa in Erfahrung gebracht, aber jetzt gibt es etwas, was in den Informationen, die Sie oder Ihr Neffe uns gegeben haben, nie erwähnt wurde. Und was soll das sein? Handel mit waffentauglichem Uran. In diesem Moment ging die Tür auf, in der lautlos die Contessa erschien. Eine gebeugte, zerbrechliche Frau mit trüben Augen. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich, als sie ihren Mann ansah. Als wäre er ein fremdes, bedrohliches Wesen. Sie hob einen Arm und streckte ihm abwehrend die Hand entgegen, wie um sich vor Schlägen zu schützen. Dann ging sie wieder. Sie weiß Bescheid. Wie sind Sie darauf gekommen? Das spielt keine Rolle. Nichts spielt mehr eine Rolle. Es spielt sehr wohl eine Rolle, warum Roberto gestorben ist. Denn so kommen wir an die heran, die es getan haben. Sie wissen, wer es war. Ich weiß, wer sie gedungen hat. Aber ich will sie haben. Paolo Frassetti und Elvio Mascarini. Wie sind Sie an die beiden herangekommen? Sie haben vor Jahren einmal etwas für mich erledigt. Wann haben Sie das mit der Verstrahlung erfahren? Ziemlich bald, nachdem er aus Weißrussland zurückkam. Er war neugierig geworden und hat sich gefragt, warum wir ihn durch halb Europa schicken, um diesen Koffer zu holen. Da hat er ihn aufgemacht. Mit einem alten Dosenöffner. Hat Roberto mit jemandem darüber gesprochen? Mit Maurizio, aber erst, als es ihm schon sehr schlecht ging. Und dann wusste ich, was ich tun musste. Musste? Ja, wenn es herausgekommen wäre, hätte uns das ruiniert. Es hätte Schande über uns gebracht. Das konnte ich nicht zulassen. Nicht nach all den Jahren, den Jahrhunderten. Aha. Da habe ich beschlossen, was zu tun war. Wessen Idee war es, das so zu machen? Ich habe Ihnen gesagt, was zu tun war. Warum haben die Entführer keine dritte Lösegeldforderung mehr gestellt? Weil er gestorben war. Ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen ihm eine Kugel in den Kopf schießen, damit es aussieht, als wäre das die Todesursache. Ich habe gesagt, Sie sollen ihn in ein flaches Grab legen, mit seinem Ring, damit er gefunden würde. Für seine Mutter. Sie musste es ja erfahren. Und Maurizio? Er wusste nichts von alledem. Aber als alles wieder von vorn losging, als sie ihre Fragen zu stellen begannen, da fing auch er an zu fragen. Er wollte zur Polizei gehen, aber dann hätte meine Frau alles erfahren. Wenn er zur Polizei gegangen wäre, hätte sie gewusst, was geschehen war und worum es ging. Und das konnten Sie nicht zulassen? Natürlich nicht. Das wäre zu viel für Sie gewesen. An dieser Stelle begann der Conte zu lügen. Sein Ton veränderte sich nicht, als er nahtlos von seiner Gemütsbewegung beim Gedanken an den Schmerz seiner Frau zu seinen weiteren Erklärungen überging. Maurizio kam an dem Abend zu mir und sagte, er wisse, was ich getan hatte. Er bedrohte mich mit der Flinte. Er richtete sie auf mich und sagte, er werde zur Polizei gehen. Er hielt mir die Waffe vors Gesicht. Und da bin ich, glaube ich, ein bisschen aus der Fassung geraten. Ich glaube, das genügt, Senor. Wenn Sie wollen, können Sie Ihren Anwalt anrufen. Aber dann möchte ich, dass Sie mich in die Questura begleiten. Darf ich mich von meiner Frau verabschieden? Ja, natürlich. Was spielt das für eine Rolle, ob er bestraft wird oder nicht, Guido? Er hat es getan, verdammt nochmal. Brunetti war wütend und machtlos. Gleich zu Beginn war er ausmanövriert worden, denn der Conte hatte darauf bestanden, dass ein Polizeiboot nach ihm geschickt wurde. Ein Lorenzoni ging nicht zu Fuß. Als er dann in die Questura kam, war schon die Presse benachrichtigt, die von Anfang an das Mitleid und jene gedankenlose Sentimentalität appellierte, die Brunetti an seinen Landsleuten so wenig schätzte. Der arme alte Mann. Der Mann, der jetzt alles auf seinen Neffen Maurizio schob, der auch die Entführer Frassetti und Mascarini engagiert habe, was diese auch bezeugten. Er hat es getan. Ja, und dafür kommt er ins Gefängnis. Darum geht es mir nicht. Worum geht es dir dann? Wirst du mich auslachen, wenn ich dir sagen würde, dass es mir um die Wahrheit geht? Natürlich nicht. Aber was spielt das für eine Rolle? Weil ich es unerträglich finde, wenn ich solche Leute wie ihn durchs Leben gehen sehe, ohne dass sie für ihre Taten je bezahlen müssen. Findest du den Tod seines Sohnes und seines Neffen nicht genug? Paola, er hat diese Männer dafür gedungen, den Jungen umzubringen. Zu entführen und dann umzubringen. Und dann hat er kaltblütig seinen Neffen erschossen. Das weißt du nicht. Ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß es so sicher, als wäre ich dabei gewesen. Der Junge wäre sowieso gestorben, aber denk mal daran, was er vorher durchzumachen hatte. Die Angst, die Ungewissheit, was mit ihm geschehen würde. Das ist es, was ich dem Mann nie verzeihen werde. Es steht dir nicht an zu verzeihen, Guido, oder? Nein, das nicht. Aber du weißt, was ich meine. Oder etwa nicht? Doch. Doch. Was tätest du denn? Wie meinst du das? Wenn ich Richter wäre? Oder wenn ich Robertos Mutter wäre? Oder wenn ich du wäre? Das klingt so, als wolltest du, dass ich endlich Ruhe gebe. Stimmt's? Ich habe in letzter Zeit oft über die Bibel nachgedacht. Die Sache mit dem Auge um Auge. Früher habe ich das als das Schlimmste angesehen, was dieser furchtbare Gott zu sagen hat. Diesen Ruf nach Vergeltung, diesen Blutdurst. Aber jetzt ist mir der Gedanke gekommen, dass er vielleicht das genaue Gegenteil von uns verlangt. Das verstehe ich nicht. Ja, dass da gar nicht ein Auge und ein Zahn gefordert wird, sondern nur eine Grenze gezeigt werden soll. Das heißt, wenn wir ein Auge verlieren, dürfen wir nicht mehr als ein Auge dafür verlangen. Und wenn wir einen Zahn verlieren, können wir dafür nur einen Zahn bekommen. Nicht etwa eine Hand oder ein Herz. Eine gute Stunde später klingelte das Telefon. Aber Paola hatte schon in einem anderen Zimmer abgehoben. Nach einigen Minuten kam sie zu ihm ins Zimmer. Guido, das war Vianello. Und? Contessa Lorenzoni. Was ist mit ihr? Sie hat sich erhängt. Der arme Mann. Nobilta. Kommissario Brunettis siebenter Fall. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvensböck. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Es sprachen Guido Brunetti, Götz Schubert. Dr. Paola Brunetti, Christa Posch. Erzählerin Uta Halland. Giuseppe Pata, Günter Schoß. Elettra Zorzi, Ellen Schulz. Conte Lorenzoni, Hans-Michael Rehberg. Maurizio Lorenzoni, Christoph Eichhorn. Sergente Vianello, Wolfram Koch. Conte Faglia, Peter Fitz. Ferner Christiane Bachschmidt, Klaus Barner, Ingo Biermann, Susanne Fernandes-Genebra, Hedi Kriegeskotte, Giuseppe Loverso, Jana Wesselmann und Charles Wirz. Musik Henrik Albrecht, Ton Johanna Fegert, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Sebastian Rengshausen, Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk, Deutschlandradio Berlin 2000.